herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncast. Diesmal die Episode 274. Ja, ich habe noch gar keinen Titel davon. Ja, vielleicht, gucken wir mal. Ja, doch, Schreibseln mit Android. Das wäre doch ein Titel. Denn es geht heute beim Thema um Blogging mit Android. Ja, ist ja ein schwieriges Thema, mobile Geräte und Bloggen. Ja, ihr wisst zum Beispiel, bin da kein Fan davon, ohne Tastatur, Maus und den entsprechenden Systemen wie zumindest mal ein Chromebook irgendwas zu bloggen. An einem normalen Android-Gerät ist das eine schwierige Sache und auch nicht sehr produktiv. Da braucht man Ewigkeiten dazu. Und wenn man dann noch einen vernünftigen Artikel mit Layout und allem Möglichen gestalten will, dann kommt man sehr, sehr schnell an die Grenzen von dem, was eben so machbar ist. Die angebotenen Apps sind da hauptsächlich das Problem. Eine externe Tastatur und Maus kann man ja heutzutage eigentlich in den meisten Tablets beispielsweise und die unter Android laufen ohne Probleme anschließen bzw. verbinden über Bluetooth und dann eben nutzen. Fehlt eben nur noch die entsprechende Software und da hapert's halt momentan ziemlich stark. Natürlich für die Google-Benutzer besonders interessant ist Blogger, der ziemlich große Blogging-Dienst von Google. Sehr, sehr viele Blogs gibt es da, auch kommerzielle, auch sehr, sehr große Blogs laufen da. Auch hier natürlich, klar, der Uncast, das Wochensicht und so weiter, alles wird über Blogger verteilt da. Und da könnte man meinen, dass Google eine ganz, ganz tolle App entwickelt hat, um eben das Google-Universum komplett einzuflechten in Android und da das Bloggen so leicht wie möglich zu machen. Nein, die Blogger-App von Google bietet also nur grundlegende Funktionen und ist alles andere als zeitgemäß, das muss man ganz klar sagen. Man kann einfache, schnelle Artikel zwar durchaus verschicken, ich komme aber nochmal dazu, wie man das auch anders machen kann ohne diese Blogger-App. Das Problem ist nämlich, dass nicht nur wenige Funktionen vorhanden sind, sondern dass auch die Zuverlässigkeit von der App, um eben Artikel zu posten, sehr, sehr schlecht ist. Das heißt, wenn da zum Beispiel der Empfang etwas schlecht ist, dann funktioniert das Senden nicht, dann muss man manuell wieder probieren und wieder probieren und wieder probieren. Dann kann es auf einmal vorkommen, dass Artikel mehrfach gepostet werden. Ja. Und also insgesamt ist diese App noch nicht mal annähernd würdig eines einer Blogger.com-Plattform. Und deswegen ist das schon sehr, sehr ärgerlich. Ja. Es gibt noch andere Anbieter, zum Beispiel Blogdroid oder Blogaway für Blogger.com. Ja, Clients, Apps, die eben dann ein paar Funktionen mehr haben. Dafür muss man allerdings auch sagen, wieder andere Nachteile, beispielsweise bei Blogger-Droid, finde ich sehr, sehr gut. Da ist die Verlässlichkeit doch schon etwas höher. Aber man hat zum Beispiel kein WYSIWYG, also das heißt, man muss hier kryptisch mit Tags arbeiten, um zum Beispiel etwas fett zu schreiben, etc., etc. Und auch das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Und die Layout-Funktionen sind natürlich auch sehr begrenzt. Wobei, die gibt's wenigstens noch. Im Gegensatz zu der Original-Blogger-App. Da gibt's überhaupt gar keine Möglichkeiten, zum Beispiel festzulegen, wo denn das Bild im Artikel stehen soll. Bei Blogger-Droid hat man zumindest nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich soll nicht unten am Artikel dran pappen, sondern halt schon, sagen wir mal, im Artikel sein, dann kann man das Bild dort manuell noch positionieren. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Alles andere als zufriedenstellend also. WordPress hat einen Client, der ist dann schon wieder etwas besser. und bieten einige Funktionen mehr. Hier muss ich sagen, gibt es ein paar kleine Probleme, auch wieder beim Layout natürlich. Dennoch ist es, ja, sagen wir mal, gerade so akzeptabel. Ja. Leider ist die Plattform momentan nicht ganz so, also für mich persönlich nicht ganz so attraktiv, weil entweder betreibt man einen WordPress-Blog auf einem eigenen Webserver, dann ist man mehr am Updaten als am Bloggen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Also kann man, ja, also dafür habe ich keine Zeit, sorry. Ja, ich bin froh, wenn ich die Artikel hinkriege, von der Zeit her, und da brauche ich nicht noch hier die technischen Probleme. Und WordPress.org, die bietet natürlich, die Plattform bietet natürlich sehr viele Einschränkungen, zu viele Einschränkungen. Da ist Blogger, und das wird euch wahrscheinlich jetzt wundern, aber da ist Blogger wesentlich flexibler. Da kann ich auch mit HTML beispielsweise die Seite komplett gestalten, sodass ihr noch nicht mal mehr merkt, dass es ein Blog ist. Und das geht eben bei WordPress nicht. Also bei WordPress.org nicht. Und ja, dann gibt's noch Medium. Medium ist so relativ neu, muss ich sagen. Und das ist ein Ableger von Twitter für größere Beiträge. Medium hat sich ja verschrieben, etwas optisch etwas bessere Artikel zu machen. Das wird einem auf der Web-Oberfläche ziemlich einfach gemacht. Ja. Und auch wenn man mit dem Handy das schreibt, wird zumindest mal so das Grundlegende ganz gut gemacht. Das heißt, oben das Banner als Bild und so weiter, oder das Bild als Banner oben und so weiter und so weiter. Aber es ist natürlich hier gerade so das Problem, dass man auf dieser Plattform, wo man ja so auf das Optische schaut und auch auf Sonderfunktionen, die man einfügen kann auf Medium, dass die eben auch nicht vorhanden sind und sich auch so nicht ganz einfach realisieren lassen auf dem Smartphone. Ja. Da hängt es weniger an der Software, die scheint, oder die ist sehr, sehr gut eigentlich. Da kann man gar nicht meckern. Vor allem auf dem Tablet sieht die recht gut aus. Und ist für, sagen wir mal, in diesem Stadium, wo das gerade ist, doch schon ziemlich, ja, fertig. Das muss man ganz klar sagen. Und die ist richtig gut zu benutzen. Aber es gibt eben generelle Einschränkungen, die sich mit dem Geist der Medium-Plattform eben nicht vertragen. Ja, hier erwarten die Leser layoutmäßig gut gestaltete Blogbeiträge, und hier gibt's eben grundsätzlich Probleme bei den mobilen Geräten, und das Thema ist eben auch, man probiert normales Blogging-Erlebnis auf Tablet oder Smartphone zu bekommen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert, es kann nicht funktionieren, weil eben lange Texte, Riesenartikel, die ja auch immer wieder sagen wir mal, als Aushängeschild eines Bloggers auch gelten, ja, wenn etwas besonders gut recherchiert ist, besonders lang darüber auch gesprochen wird, geschrieben wird und eben dann auch alle Facetten beleuchtet, dann ist es natürlich genau schlecht für das mobile System. Von einem Handy aus kann man nun mal keine Romane schreiben, ohne dass es nicht nur unkomfortabel wird, sondern richtig nervig. Und das ist eben das Problem, was die Clients immer wieder probieren und nicht hinkriegen. Besser in dieser Richtung, und eigentlich für mich das Einzige, was ich so sage, in unseren Regionen, ich komme gleich nochmal dazu, was ich da meine, was man nützlich machen kann, ist Tumblr. Tumblr hat so ein System, was natürlich auch von der Erwartungshaltung der User auf dieser Plattform hier natürlich positiv beeinflusst wird. Aber Tumblr hat die Möglichkeit, ruckzuck Videos, Bilder, Texte, Grafiken, ja, und Links zu verschicken, die eben nicht weiterer großer Layout-Darstellung bedürfen, ja, aber dennoch nach was aussehen. Das kommt daher, weil man eben diese Unterscheidung hat, zum Beispiel ein Quote, also das heißt ein Zitat. Ja. Dafür gibt es eine eigene Funktion, einen eigenen Chat, Entschuldigung, ein eigener Beitragsmodi sozusagen. Für Texte, also für normale Artikel gibt es einen eigenen Beitrag, für Links gibt es ein eigenes System, für Videos, für Fotos und so weiter und auch für Chats übrigens gibt es hier etwas, ja, wo das dann ein bisschen ja, privater macht, so, sag ich mal von der Natur her. Deswegen ist diese Tumblr-Software schon ziemlich gut geeignet dafür. Die Umsetzung, ich habe das nur grob ausprobiert, ist aber meiner Meinung nach dennoch gelungen. Ja, das spiegelt sich auch in der Community-Wertung wider. Mit 4,4 Sternen ist es wirklich einer der besten Blogger, also ich meine jetzt Blogging-Apps, die man finden kann in unseren Gefilden. Das Problem ist natürlich, dass jetzt Tumblr nicht für jedermann, für jede Frau geeignet ist, weil eben die Plattform an sich sich unterscheidet von einer 0815 Blogging-Plattform. Aber manchmal möchte man eben auch auf seiner normalen Blog-Plattform gern dieses ja, komfortable benutzen. Also im Prinzip die Tumblr-App müsste es geben für Blogger.com. Das wäre ideal. Das wäre die App. Ganz andere Wege gehen aber auch schon zum Beispiel die Blogging-Apps von den Japanern. Da gibt es verschiedene Dienste, die sich eben speziell auf mobiles Blogging verschrieben haben. Und ich finde, das ist ein recht guter Ansatz. So gibt es zum Beispiel das Programm Simblog. Ja, das benutzt ein System, wo wirklich komplett auf mobile Geräte abgestimmt ist. Das bedeutet, da hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, speziell zugeschnitten auf das Handy, was eben dazu führt, dass man nicht nur vom Handy gut aus bloggen kann, sondern dass diese Blogbeiträge auch super gut mit dem Handy zu lesen sind. Und zusätzlich eben auch vom normalen Web aus dann sehr gut aussehen, weil hier eben alles schon so vorgegeben ist, dass man schnell Artikel schreiben kann und zwar in einer Form, man hat keine Beschränkung, ja, aber in einer Form, die sich eben auch an das Mobile orientiert. Das heißt, kürzere, schnellere Artikel. Ja, mit eventuell mehr Bildern, ja, oder Videos. Oh, und das recht unkompliziert und dann gleich im entsprechenden Layout positioniert. Ist zwar jetzt nicht ganz so wie bei Tumblr, dass man das alles so gut abgestuft machen kann, aber es ist insgesamt gesehen, sagen wir mal ähnlich. Man kann hier dann auch auswählen, wo der Post überall hin zum Beispiel gemeldet wird. Facebook ist da drin, Twitter und auch ein Blog Ameba. Das ist auch ein japanisches Blogging-System, das hier dann eben Hand in Hand zusammenarbeitet mit Simblog. Und es bietet dann natürlich auch entsprechende Funktionen, um die Bilder zu bearbeiten, speziell für mobile Blogs, wo eben alles schnell gehen muss. Ich habe nun mal kein GIMP auf dem Tablet, wenn ich da ein Foto nachbearbeiten will, dann müssen es eben auch die entsprechenden Funktionen geben, die speziell für so mobile Blogs geeignet sind. Ja, also so macht man es auf dem Smartphone. Wie eben das Simplog, und da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht auch mal in unseren Gefilden so eine App gibt. Warum kann ich das nicht so generell jetzt sagen? Ja, das ist die App, lädt sie euch runter. Ich habe es auf jeden Fall schon mal verlinkt. Die ist halt in Japanisch gehalten, aus dem eben auf diese japanischen Blogging-Dienste zugeschnitten. Von daher werdet ihr wahrscheinlich jetzt mit eurem normalen Blog in Englisch oder in Deutsch nicht viel damit reißen können. Ja. Schade. Ja, es gäbe übrigens viel zu tun bei Google beim Thema Bloggen und beim Thema Bürgerjournalismus, ja. Wenn man das ein bisschen ernsthafter dann sieht. Man hat natürlich auf der einen Seite diese Schnellblogs, wo eben auch mehr Katzenbilder gepostet werden, habe ich auch nichts dagegen, ja, muss auch mal sein, Spaß und Fun. Aber es ist auch wichtig, diese schnellen Blogbeiträge, wo eigentlich eher verpönt sind, die sind aber auch ideal, zum Beispiel beim Bürgerjournalismus, wenn man direkt schnell etwas berichten muss. Ja. Bisher beschränkt sich das dann meistens auf ein Bild bei Twitter mit 140 Zeichen Satz drauf. Das ist dann halt doch wieder zu wenig oft. Und deswegen, also ich weiß nicht, Google schläft da momentan ganz gewaltig. Die könnten da auf ihrer Blogger-Plattform ein System anbieten, nur mit einer neuen App. Das phänomenal ist, dass faszinierende neue Möglichkeiten für Blogger, mobil und für Bürgerjournalisten und für vieles andere ermöglichen würde, allein mit einer neuen App. Heute geht eben mal alles mehr oder minder über mobil. Und das schließt ja nicht aus, dass man daheim auch noch Artikel schreibt. Das soll auch so sein. Ausführliche Artikel, die man recherchieren muss, die man gut durchdenken muss. Da nützt es nichts, wenn man irgendwie auf der Straße mit dem Handy steht. Ja, sondern das muss man schon richtig auch planen, sowas. Ja. Und zusätzlich könnte man aber eben eine Plattform bieten für genau diese Leute, und Blogger hat alles, was es braucht. Die Templates sind abgestimmt, die funktionieren auf Mobil genauso wie auf dem Desktop-Browser, und zwar sehr, sehr gut. Jetzt fehlt einfach nur noch die App, um alles schnell in einem schönen Layout gut rüberzubringen. Und das ist eben auch das Thema, wo ich auch schon heute kurz in der Rios Wochensicht angesprochen habe. Es gibt Lebenszeichen von blogger.com. Man kann jetzt verschlüsselt Webseiten übertragen, .blogspot.com. Blogs kann man also jetzt auch mit HTTPS verschlüsseln. Das ist sehr, sehr schön. Aber das alleine, ja, zerstreut noch nicht komplett die Angst, dass die Blogger.com-Plattform so ein ungeliebtes Kind bei Google geworden ist. Vielleicht ändert sich das ja jetzt auch, ja. Es gibt ja jetzt diese neue Strategie. Aber tja, bei der letzten Umstellung, also sprich Alphabet, wo dann gesagt wurde, was jetzt zu Google gehört und was zu Google X und Nest und so weiter, ja, es ist jetzt alles Alphabet, das ist jetzt auch passiert in dieser Woche, also das Alphabet ist komplett übernommen worden, ja, beziehungsweise Google ist komplett übernommen worden, Google ist jetzt nur noch eine Firma unter der Holding Alphabet, ja, und bei dem ganzen Prozess wurde Blogger noch nicht mal erwähnt, also das heißt, bei YouTube war es klar, YouTube gehört weiterhin zu Google, ja, also nicht direkt unter Alphabet als eigenständiges Unternehmen, sondern YouTube bleibt angeschlossen an Google, aber zumindest im Moment. Aber Blogger wurde nicht mal erwähnt. Das ist ein Riesendienst. Zigtausende von Blogs, ja, laufen unter Blogger, ganze Businesses laufen unter Blogger. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Blogger noch nicht abgeschaltet wurde. Aber so richtig begeistert, ja, ist man da bei Google wohl nicht mehr. Und zumindest kommt mir so vor. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Hier hätte man jetzt die Möglichkeit, aber es muss bald passieren, ja, eine App für Tablets und mobile Telefone rauszubringen, die noch besser ist als die Tumblr-App, ja, die Blogger-Plattform benutzt, Und gerade Bürgerjournalisten da ein Forum eröffnet und Möglichkeiten eröffnet, zusammen Best of Both Worlds, ja, ein richtiges Blog plus noch die Möglichkeit eben Live-Reportagen beziehungsweise eben dieses Bloggen von unterwegs her super einfach und schön zu machen, layoutmäßig schön, dass was gepostet wird, bestimmt die App, wie es gepostet wird, bestimmt die App. Der Benutzer gibt die Vorgaben, die Bilder, ja, da könnte man auch Layout-Arrangements auswählen, beispielsweise vorgefertigte, zack, zack, zack. Und dann die Bilder, die in den Beitrag kommen, oder das Video, die Texte, und dann schickt die App das raus, postet das, und das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, automatisch auch auf Google Plus und nicht mit einer Drücken von auch nur einer einzigen weiteren Taste, damit es auf Google Plus gepostet wird, sondern automatisch. Das ist Key. Ja, das ist der Schlüssel dazu. Und auch auf Twitter und wer will auch auf Facebook. Ja, das ist die Voraussetzung. Da hätte Google die Möglichkeiten dazu. Wir warten. Gut, sicherlich ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber trotzdem komme ich jetzt mal zu den News. Oder ja, ich habe auch hier noch gleich einen Tipp am Anfang, auch wenn es keine richtige Newsmeldung ist. Es geht aber immer um Newsmeldungen, und zwar um ganz, ganz wichtige Katastrophenmeldungen. Ja. Die können unter Umständen auch lebensrettend sein. Deswegen gibt es den Global Disaster Alert and Coordination System Dienst, ja, GDACS, und der ist ziemlich wichtig, denn hier wird nicht nur von einer bestimmten Region Warnungen ausgegeben, sondern eben große Katastrophen, herankommende Unwetter beispielsweise oder sonstige desaströse Lagen werden hier weltweit beobachtet und dann entsprechend eben auch gemeldet. Das Ganze findet man dann in solch sogenannten Feeds auch, ja, Karten natürlich auf der Webseite. Aber was hier interessant ist für die Pebble, ja, ist der RSS-Feed, der hier von dieser Organisation zur Verfügung gestellt wird. Übrigens ist das eine Organisation der United Nations und der Europäischen Kommission, also es ist schon was Offizielles, ja, so dass man auch hoffentlich hier sicher sein kann, dass diese Informationen dann auch entsprechend seriös sind. Ja, und diese Katastrophenmeldungen, die kann man eben sich auf die Pebble schicken lassen. Und zwar braucht man dazu das Programm Pebblets. Pebblets ist nicht mehr im Store erhältlich, sondern muss man jetzt direkt von einer Webseite herunterladen, ja, weil Pebble den Namen nicht erlaubt. Da drin kommt Pebble drin vor und das ist nicht mehr erlaubt im Pebble Shop, was ich total bescheuert finde. Okay, gut. Aber der Entwickler weigert sich, den Namen zu ändern. Finde ich auch ganz sympathisch von ihm, ja. Und deswegen gibt es diese App weiterhin, aber eben nicht im offiziellen Pebble Store, sondern auf seiner eigenen Seite. Ich habe das verlinkt hier natürlich. So, und wenn man dann eben Pebblets installiert hat auf der Pebble, dann kann man auf der Settings-Seite von dieser App dann die URLs für den Feed eingeben. Da kann man dann diesen Feed eingeben, www.gdacs.org/xml/rss.xml. Ich habe das, wie gesagt, alles nochmal hier verlinkt in einem Beitrag extra zusammengestellt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auf der Pebble diesen Feed über Pebblets aufrufen und könnt euch also immer wieder informieren, was da gerade los ist. Sehr, sehr schön meiner Meinung nach, dass es diese Möglichkeit gibt. Und so kriegt ihr das dann eben auf die Pebble. Ja, ein Software-Update für das Sony Xperia Z3 Tablet Kompakt und auch für viele weitere Sony-Geräte ist ausgeliefert worden. Und zwar am, also ich habe es bekommen am 8. Oktober. Ich glaube, das ist vom 29. September, genau, vom 29. September ist das Update. Der Build 23.4.a.1.232. Und wie ich schon vermutet habe am Anfang, ich habe das hier im Microblog da schon hingeschrieben, wie ich vermutet habe, war das ein Bugfix-Update. Ja, da hatten einige wohl gedacht, oh, das ist Marshmallow. Natürlich nicht, so schnell geht das nicht. Also es ist zwar bestätigt worden, übrigens, dass die ganzen, so gut wie die ganzen Z-Geräte, doch, ich glaube, die ganzen Z-Geräte bekommen Android Marshmallow von Sony. Das finde ich äußerst positiv. Also hier ganz großes, fettes Lob an Sony. Nur das wird noch einige Monate dauern, weil eben das erst angepasst werden muss. Also erwartet nicht, dass es so schnell geht. Da ist noch einiges im Argen. Momentan testet Sony Marshmallow als Beta-Test an 10.000 Leuten in Europa. Und das auch nur auf dem Xperia Z3, glaube ich. Genau, sonstige Geräte werden da noch nicht unterstützt. Also das wird noch einige Zeit dauern, aber immerhin ist schon festgelegt, dass es dann auch auf euer Z-Gerät von Sony kommen wird. Ja, und wie gesagt, es war dann also tatsächlich nur ein Bugfix und hauptsächlich wegen diesem Stage Fright, das wird also jetzt hier beseitigt, ist nicht mehr angreifbar mit Stage Fright. Aber es müssen noch andere Änderungen gemacht werden. Ja, ich weiß, jeder merkt dann, was geändert wurde. Ja, Leute berichten von Änderungen in dem Batterieverbrauch, in dem Akkuverbrauch. Ja, andere wiederum mit der Displayhelligkeit, dass es da Änderungen geben wird oder gegeben hat. Ich konnte jetzt beides bei mir nicht unbedingt feststellen. Und man weiß ja auch, ne, wenn man irgendwo eine Änderung erwartet, dann sieht man auch irgendwo Änderungen dabei. War es vielleicht gar keine Änderung, ist mir auch schon oft das passiert. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber immerhin mit über 200 MB Größe, muss ich sagen, kommt mir es nicht so vor, als ob dieses Update nur um Stage Fright ging, sondern da wurden sicherlich noch andere Sachen gefixt. Leider hat Sony mal wieder kein Changelog drin. Und somit kann ich es euch halt eben jetzt nicht sagen und weiteres war übers Internet bis dato noch nicht rauszufinden. Nun ja. Okay. Ja, die Factory Images von Android Marshmallow sind übrigens jetzt verfügbar. Natürlich für die Nexus-Geräte nur, aber das ist natürlich ein erster Schritt, vor allem für die Modder. Die dürften also jetzt hier auf Hochtouren arbeiten. Nexus 6, Nexus Player, Nexus 9 Wi-Fi, Nexus 5 und Nexus 7 2013er Modell sind eben hier jetzt bereit für das Update. Und ja, wer bekommt übrigens Marshmallow? Das ist eine gute Frage. Eben schon erwähnt, also bei Sony sieht es sehr, sehr gut aus. Da werden sich viele Leute freuen drüber. Moment, wo haben wir es? Sony, Sony, Sony, genau. Also die Z4-Serie, Z3-Serie sollten schon geupdatet sein. Ja, im Prinzip. Demnächst. Ja. Und viel, viel später kommt dann eben das M5, Z5 Ultra, Z2 und Sony Z Ultra Google Play Edition. Ja. Bitte darauf aufpassen, also das, was ich jetzt gesagt habe, jetzt gleich, meine ich natürlich dann in den nächsten Monaten. Ja, also, wenn die dann geupdatet wurden, dann kommen die anderen Geräte dran. Sony hat übrigens eine offizielle Liste veröffentlicht, wo auch die neuen Z5-Modelle drin sind, Z4, Z3 Plus, Z3, Z3 Kompakt, Tablet Kompakt, Z3, auch Z2, M5, C5, M4 und C4. Also, puh. Nicht schlecht. Aber zu dieser Liste, was eben hier veröffentlicht wurde von Android Central, scheint wohl das Z Ultra nicht mehr geupdatet zu werden. Also das heißt nicht die gesamte Z-Serie, aber alles bis auf Z Ultra und Z1 wahrscheinlich. Ja, und noch viel mehr. Schaut euch einfach mal diesen Artikel an. Da stehen jede Menge Telefone drauf, die das Update bekommen. Das hat Android Central wieder gut recherchiert. Und vielleicht ist ja auch eures dabei. Bei den Exoten sehe ich, dass Huawei Ascend P8, Mate 7 und Honor 6 Plus auch auf der Liste steht. Auch nicht schlecht. Gut, ja, bei Marshmallow gibt's noch das erwartete Permission Chaos. Ja, das Problem ist nämlich, es gibt alte Apps und es gibt neue Apps. Die neuen Apps können ja das neue Verwaltungssystem von Marshmallow nutzen, wo dann der Benutzer in dem Moment, in dem er die App benutzt und die App zugreifen will auf eine bestimmte Funktion, dann gefragt wird, ja, darf die App zum Beispiel die Kamera benutzen? Ja oder nein? Ja, und dann kann er dann sagen, nö. Ja, und dann kann diese App eben diese Sache nicht benutzen. Blöd, wenn es eine Kamera-App ist, ne? Aber ja, so ist es nun mal. Das Problem ist aber, dass die alten Apps so eben nicht funktionieren und dann eben wieder weiterhin bei der Installation gefragt werden, ja, wenn man das installiert, ob das denn okay ist. Also das heißt, man kriegt dann wieder die alte Liste gesehen, zu sehen, ja, und kann dann eben wie bisher dann sagen, nö, nicht installieren oder so. Und die neuen Apps, die sehen dann eben wieder anders aus bei der Frage, ob eben zugegriffen werden kann auf die Funktion. Also momentan ist es ziemlich verwirrend, muss ich sagen. Sehr, sehr verwirrend. Ich habe mir den Artikel dreimal durchgelesen und ich hoffe, dass ich überhaupt schon durchgestiegen bin. Aber das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Die Leute sind jetzt schon total aus dem Häuschen, wenn sie ein Programm installieren oder installieren wollen. Dann wird erklärt, oh, Zugriff auf die Kontakte, Zugriff auf dies, auf das. Und jetzt gibt es noch mehrere verschiedene Arten von Apps. Die einen verlangen schon bei der Installation diese Rechte, die anderen erst, wenn man es benutzt. Also ich finde, es ist momentan eine Katastrophe. Und ich habe zwar schon was befürchtet, dass sowas kommt, aber nicht in dem Ausmaß. Und das, was für uns eigentlich ganz okay ist, also für die, sag ich mal, für die Leute, die sich da ein bisschen auskennen mit Android und so weiter, für die ist das natürlich ganz okay, kein Problem. Aber für die normalen Benutzer, das kann ich euch sagen, die werden dermaßen verunsichert sein, dass sie dann am Schluss diese App auch nicht installieren und dann ein Sternebewertung abgeben, ja, im Marketplace, im Play Store. Das ist schlimm. Ja, weil wir schon gerade von Apps und so sprechen, was die Welt wirklich nicht braucht, meiner Meinung nach, ist sind Windows-Apps auf Android. Codeweavers hat das jetzt vorgestellt und wurde natürlich von der Presse wunderbar aufgefasst. Ich weiß nicht warum, was da so toll drauf ist. Also es gibt ja kaum Apps für Windows Phone, aber gut, jetzt sollen eben diese Apps laufen auf Android. Was soll denn das? Ja, ich verstehe es gar nicht. Nee, das will ich wirklich nicht. Gut, ich meine, vielleicht gibt es Leute, die wollen das unbedingt, aber ich kann schon mal gleich sagen, dass das nicht die Lösung ist. Das hatte ich auch bei jeder anderen Emulation immer gesagt. Es kann nicht die Lösung sein, dass man die Apps braucht, die eigentlich für ein System nicht, für das eigene System eigentlich nicht existieren. Ja. Ich nutze auch kein Wine oder so, weil ich will Linux-Apps nutzen, wenn ich Linux benutze. Und keine Windows-Apps, die irgendwie lauffähig gemacht werden, damit sie unter Linux benutzen. Das sind keine Linux-Apps. Ja, das ist nicht die Lösung. Und genauso hier auch, wer ein Windows-Programm braucht, und da fällt mir eigentlich nur ein paar Apps ein für Firmenanforderungen, ja. Wer diese braucht, der hat ein Problem. Da sollte lieber dann geguckt werden, dass auch intern sowas umgestellt wird. Ich weiß, es ist nicht jedem hier in der Verantwortung, ja, aber dass die Lösung wäre, dass das System so gestaltet wird, dass eben auch andere Apps drauf zugreifen können, native Apps drauf zugreifen können. Ja. Und die Firmen müssen einfach weggehen von diesem Microsoft-Centric-Denken. Und das hier, das ist eigentlich genau das, was nicht sein soll. Das verschleppt das einfach noch weiter. Ja, dieses Problem. Wer heutzutage von seinen Mitarbeitern verlangt, ein Outlook-System nutzen zu müssen, der ist noch nicht in 2015 angekommen, so leid mir es tut. Und da hilft auch kein Code Weavers damit. Ja, Disney, die haben auch noch was Kurioses gemacht. Die nehmen nämlich einige Spiele wieder weg aus dem Store, und zwar sehr bekannte Spiele, ja. Darunter ist unter anderem Bowler Soccer, Hidden Worlds, Disney Infinity, und auch noch einige andere, und auch zum Beispiel Star Wars Assault Team und Star Wars Tiny Death Star. Das ist doch sehr, sehr beliebt eigentlich gewesen, dieses Spiel. Auch Toy Story Smash It ist davon betroffen, und ja, man will sich da eben auf neuere, bessere Apps konzentrieren, so sagt man in der Zukunft. Und ja, ich finde es äußerst blöd. Und der Zusatz, ja, dass Disney Interactive nicht verantwortlich ist für eventuelle Geldrückzahlen, Zahlungen oder für das Geld, das man ausgegeben hat für virtuelle Items und Ingame-Währungen, das wurde hier nochmal erwähnt, dass man dafür nicht verantwortlich ist. Und ja, also das ist der Hammer. Wer soll denn sonst für die Ingame-Currencies verantwortlich sein? Soll jetzt Google den Leuten das Geld zurückzahlen? Nee, also ich meine, das ist ja der Hammer. Also, naja, gut. Also das muss man, da muss man aufpassen. Hier, also da ist schon ein Stück Vertrauen natürlich weg, wenn die Ingame-Sachen hier nicht zurückgezahlt werden von Disney und man versucht es auf Google abzuwälzen. Das geht ja nicht. Okay, und natürlich sehr bedenklich, warum nimmt Disney diese Spiele überhaupt aus dem Play Store raus? Blöde Entscheidung, war aber nicht die einzigen, die das gemacht haben. Da war letztens schon mal was. Ich kann mich, glaube ich, nicht mehr, ich kann mich einfach nicht mehr an die Firma erinnern. Aber da war schon mal was. Scheint da in Mode zu kommen momentan. Ah, ich glaube, Sega war es, genau. Ja, Sundar Pichai, der neue CEO von Google, hat ja jetzt hier bei der Umstellung auf Alphabet hat er ja so einen kleinen Sprung gemacht, ist jetzt eben CEO von Google geworden. Und da ist natürlich so ein kleiner ja, Posten, der noch besetzt werden muss, ja. Und der Vice President, der Senior Vice President von Android, wird jetzt Hiroshi, oder ist jetzt Hiroshi Lockheimer. Ja, und das ist ganz cool, ne? Hiroshi Lockheimer, Rio Cook, ja, also immer japanisch-englisch gemischt, das war gar nicht schlecht, ne? Das wird noch in, Leute, ich sag's euch, ja. Ich war zuerst da, gell? Ja, gut. Kann ich auch nichts dafür. Ihr auch nicht. Ja. Also vom Mode kann man da nicht sprechen. Aber trotzdem, ja. Hiroshi Lockheimer, ganz cool. Der wird jetzt eben, oder ist jetzt eben Senior Vice President von Android, Chrome OS und Chromecast. Pichai ist ja, wie gesagt, jetzt CEO. Und wer sonst noch nachrückt, weiß ich nicht. Aber da ist jetzt eben die erste Umstellung erfolgt von den Personalien. Da wird sicherlich noch einiges passieren auf bei diesen ganzen Unternehmen, die jetzt unter Alphabet hier sind, vereint sind. Da wird es natürlich ein bisschen was noch zum Umstellen geben, denke ich. Sundar Pichai. Ja, Nexus 5X kommt am 22. Oktober, also da wird es zumindest mal ausgeliefert, aber natürlich nur in den USA. Wann das hier in Europa rauskommt, weiß ich nicht. Vielleicht mit Glück, ja. Beim Chromecast hat es jetzt auch ganz gut geklappt. Übrigens, komme ich auch gleich nochmal dazu. Ja, also weiß nicht, wer vielleicht Kanäle hat, über die USA was zu beziehen, der kann vielleicht jetzt auch bald mit dem Nexus 5X dann rechnen. Am 22. Oktober gehen die Teile jedenfalls raus. Ha, auch noch ganz interessant, ein Review vom Galaxy Note 5 von Samsung ist jetzt bei Talk Android erschienen und der Spruch "The best got even better" in der Schlagzeile sagt eigentlich schon alles aus. Ja? Der Beste wurde noch besser, unglaublich. Da sind wir wieder bei Superlativen, ja. Besser als das Beste. Ne? Gut. Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich, so effekthaschend dieser Titel auch ist, hat's verdient. Ja, mittlerweile weiß man, dass das Note 5 sehr, sehr gut ist. Umso zerknirschter kann man sein, dass es in Europa gar nicht erhältlich ist. Ein sehr großer Fehler meiner Na Meinung nach von dort Samsung. Was haben die sich dabei nur gedacht? Deswegen kann ich nur sagen, schade, das wäre auch so ein Anwärter gewesen für mich mit 5,7 Zoll und S Pen, denn ich finde diese Stifteingabe recht gut, vor allem wenn man Skizzen und so weiter macht oder pixelgenaue Bearbeitung mal machen muss in einem Foto. Also schön, aber gut, okay, was soll's. Ich habe den Artikel auf jeden Fall mal verlinkt hier in den Show Notes, da könnt ihr mal reinlesen. Die technischen Daten hatte ich, glaube ich, sogar auch schon mal in der Sendung gesagt. Von daher, ja, ne, wisst ihr. Gut. Dann, ja, Community, der neue Chromecast ist bei mir noch nicht eingetroffen. Zwar habe ich schon den Chromecast Audio hier bekommen, aber ich warte mit dem Unboxing-Kram, bis alles komplett da ist. Vor allem bis die Verstärker da sind. Die Verstärker, die ich bestellt habe, für diese kleinen, kompakten Boxen da zu machen. Die ich übrigens noch, würde ich auch noch sagen, deswegen mache ich mal so ein kleiner Sneak Peek aufs Setup. Also, da werde ich dann auch noch was sagen, wenn die eingetroffen sind. Nur so viel. Aus Platzgründen werde ich einen Stereo-Verstärker an den Chromecast Audio schließen und da dann Monobox betreiben. Und dazu brauchen wir noch ein besonderes Teil dazu, das ich mir hier über Amazon bestellt habe. Ja, das werde ich dann euch alles noch zeigen. Aber wie gesagt, erst wenn alles da ist, wird es gehen. Der Chromecast Audio, beziehungsweise mit dem alten Chromecast, für den TV hatte ich ja große Probleme, dass da mit der Fritzbox nicht funktioniert hat. Und jetzt ist halt die Hoffnung, dass durch die neuen Wi-Fi-Funktionen, durch das ganz neue Wi-Fi-System, das auch mit 5 GHz funktioniert beim Chromecast, dass es dann jetzt eben auch mit den Fritzboxen, mit meinem Setup hier funktioniert. Aber all das wird hoffentlich in der nächsten, im nächsten Uncast geben, denn ob der Chromecast bis dorthin, vor allem die Verstärker, ob die bis dorthin da sind, das wird noch ziemlich knapp werden. Kann ich also nicht garantieren, aber ich hoffe es mal. Wenn ja, macht euch schon mal auf was gefasst. Ja, der Community-Beitrag von Matt Spike, ja, wurde mir wieder mal per Voice geschickt, was ich immer ganz gut finde. Aber bisher konnte ich ihn noch nicht dazu überreden, dass ich ihn mal in der Sendung auch abspielen darf, einbauen darf. Und welch Wunder, jetzt darf ich's tun. Klasse, das hat mich sehr gefreut. Und zwar ist das ein Beitrag, wo auch die Wochensicht, Rios Wochensicht 434 mit angesprochen wird. Also am Anfang nicht verwundern, Moment, wo war denn das Thema jetzt beim Uncast? Nein, das Thema war nicht beim Uncast, aber da es hauptsächlich um Themen vom Uncast 273 geht, also vom letzten, habe ich das hier auf die auf den Uncast gezogen, ja, und deswegen lasse ich jetzt den Metzberg gleich mal zu Wort kommen. Hallo Rio, hier wie immer mal meine Meinung zur Wochensicht und zum Endcast. Ja, mittlerweile ist das Urteil ja gesprochen worden vom EuGH. Safe Harbor ist gekippt worden. Nun bleibt mal abzuwarten, wie die EU oder auch Deutschland das umsetzen wird oder was da allgemein wieder beschlossen wird. Ja, ich denke mal, die Auswirkungen, die kann man jetzt momentan noch gar nicht abschätzen. Da muss man erstmal konkret abwarten, was in den nächsten Jahren da beschlossen wird. Aber Ich denke ja mal, das wird wahrscheinlich wieder irgendwo eine Klausel in den AGBs sein, wo die Nutzer dann halt zustimmen und dann wird das wahrscheinlich wieder in Ordnung sein. Es wurde zwar von vielen begrüßt, das ganze Urteil und die Auswirkungen darauf, aber wenn ich ehrlich bin, also ich glaube nicht, dass die meisten Nutzer da irgendwie, ja, sag ich mal, Angst um ihre Daten haben, weil sonst würden die nicht so bedenkenlos in den ganzen Apps und Facebook und was weiß ich, wo überall die AGBs abhaken und nach mir die Sintflut. Weil die wollen es halt nutzen und solange es funktioniert, ist denen das doch, also den meisten ist das dann wahrscheinlich scheißegal, wo die Daten hingehen. Und von daher denke ich mal nicht, dass das große Auswirkungen so auf die User hat. Wie das für die deutsche Wirtschaft und die kleinen IT-Unternehmen aussieht, ja, das bleibt erstmal abzuwarten. Ich hoffe ja mal, dass die da nicht allzu doll eingeschränkt werden und Deutschland danach immer oder noch weiter hinterherhängt hinter den ganzen anderen IT-Unternehmen aus Silicon Valley. Amazon wirft den Chromecast und Apple TV aus dem Sortiment. Ja, ist ihr gutes Recht. Ich sag mal, Aldi verkauft auch keine Lidl-Produkte. Da können sie ja machen, was sie wollen. Wenn die jetzt ja für Android keine App mehr anbieten. Ja, weiß ich nicht. Ist das nicht möglich, das einfach ganz normal über den Browser zu nutzen, dieses Amazon Prime? Also, ja, weiß ich auch nicht. Müsste doch eigentlich gehen, ne? Ich habe momentan eigentlich keinen Chrome-Stick, deswegen kann ich es auch nicht ausprobieren. Aber ich denke mal, das müsste ja ganz normal, wenn ich den Browser aufrufe am Handy oder am Rechner und das dann auf den Chromecast-Stick streame, dann müsste das doch so weit hinhauen, oder sehe ich das jetzt falsch? Damit wären wir dann auch schon bei der Google I.O. Ehrlich gesagt, was war denn da los? Haben die vorher Schlaftabletten genommen oder haben die am Vorabend gesoffen oder was war mit den Jungs los, ey? Weiß nicht, da, also, man hatte irgendwie das Gefühl, als wenn die sich dann hinter der Bühne die Köpfe eingehauen haben, als wenn die keine Lust gehabt haben oder ja, weiß ich nicht. Also so tritt man eigentlich nicht auf, wenn man sein Unternehmen darstellen will. Also das sah irgendwie so aus, als wenn die da irgendwie gezwungen worden sind. Naja, egal, vielleicht wollten die auch irgendwie einen krassen Gegensatz zu den ganzen anderen IOs setzen. Speziell gegen Apple, wo alles hochgejubelt und geschrien wird. Vielleicht wollten die das alles so ein bisschen schlichter machen. Naja, egal. Ja gut, was dann so vorgestellt wurde, wie gesagt, ich hatte eigentlich so mit auf das Nexus 5X geliebäugelt und da doch noch so ein bisschen gehofft, dass da entweder noch so ein bisschen mehr Hardware rauskommt oder vielleicht auch am Preis so ein bisschen was nach unten geht. Ja, bin leider enttäuscht worden. Sonst vom Formfaktor her und von der Größe und Ausstattung, ja, wollte ich es mir erst wo holen. Ich habe mich dann auch gleich da auf der Liste eingetragen und da ein paar Nächte drüber geschlafen. Ich habe mich dann mittlerweile anders entschieden. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, wenn das zu den Preisen rauskommt, die da jetzt so im Raume stehen. Ehrlich gesagt, ja, ist es mir dann doch auch ein bisschen zu teuer. Aber es ist halt ein Nexus-Produkt, es soll halt wohl nicht für den Massenmarkt sein, sondern halt nur mehr oder weniger für die Entwickler, um zu zeigen, was halt mit ja, Android geht. Ja, den Fehler, den Google dann im Vorfeld schon gemacht hatte, das war wahrscheinlich mit den Nexus 4 und Nexus 5, dass die da halt Top-Geräte zu Top-Preisen angeboten haben. Und da werden die wahrscheinlich auch die anderen Hersteller so ein bisschen mit verärgert haben. Denk mal, dass sie deswegen auch die Preise diesmal so ein bisschen mehr nach oben geschraubt haben, damit die da sich nicht in die Quere kommen. Aber wie gesagt, ich habe mich da mittlerweile anders entschieden. Ich habe mir jetzt hier was anderes bestellt, mal was ganz anderes. Werde mal berichten, wenn das da ist, was wahrscheinlich noch so ein bisschen dauern kann. Keine Angst, das ist kein iPhone. Und ich werde da mal berichten, wenn es da ist und wenn ich da so ein bisschen mich durchgewühlt habe. Ja, zum Chromecast und Chromecast Audio. Ja, beim Chromecast habe ich mir so auch erstmal nicht bestellt, da warte ich auch erstmal ab. Ich hoffe ja mal, dass der auch wieder irgendwo, sag ich mal, in den sogenannten Fachmärkten angeboten wird, zu einem Preis, der so ein bisschen, ja, günstiger ist. Dann eventuell mit einer Playkarte dabei oder Playguthaben dabei. Den Chromecast Audio finde ich an sich nicht schlecht, aber ich bin hier so auf Bluetooth eingestellt. Ich habe hier Bluetooth-Lautsprecher, ich habe hier Bluetooth-Empfänger, also ich kann hier alles über Bluetooth laufen lassen. Das Interessante wäre ja noch die Multiroom. Nutzung vom Chromecast Audio, aber da besteht bei mir momentan auch kein Bedarf bei. Und da werde ich dann auch erstmal abwarten, mal sehen, vielleicht kann ich irgendwo nochmal günstig an so ein Ding rankommen. Wie gesagt, also ich bin jetzt hier momentan so auf Bluetooth eingerichtet. Und ich frage mich auch, ich sehe das auch so ein bisschen unkomfortabel an. Mal angenommen, ich öffne jetzt eine Music-App bei mir auf dem Handy. Wie ist das denn, wenn ich da einen Sleep-Timer einstelle oder einen Wecker? Und ich mache das Handy dann aus, läuft das dann auch noch? Wird der Sleep Timer damit übertragen oder wie geht das? Vielleicht kannst du das ja mal testen, wenn du irgendwie so eine Music-App öffnen tust an dein Handy und dein Handy mal dann in den Offline-Modus schicken tust, ob dann, sag ich mal, der Sleep Timer dann noch funktioniert. Das würde mich ja mal als einziges interessieren. Weil wenn das nicht geht, dann ist das schon mal ein ganz klares No-Go von mir. Gut, das war's schon wieder von mir. Und ich denke mal, in der nächsten Wochensicht, da werden wir wahrscheinlich ja, wieder was hören zu den Urteilen vom EuGH. Und vielleicht hast du ja bis dahin auch schon dein Chromecast Audio und kannst mal so einen kleinen Testbericht dann zum Besten geben. Und bis dahin erstmal wieder ein schönes, geruhsames Wochenende. Und ich denke mal, man hört sich, also ich höre dich auf jeden Fall in der nächsten Woche. Und bis dahin, tschüss. Danke für diesen Community-Beitrag. Super. Und ja, vielleicht kannst du ja das, gibst du mir öfters mal das Okay, dass ich was hier reinsetzen kann. Übrigens auch als Ansporn vielleicht für die anderen Hörer, auch ihr könnt per Audiodatei eure Meinung nicht nur in der Uncast Community auf Google Plus loswerden, sondern ihr könnt sie mir auch hier quasi schicken, beziehungsweise einen Link dazu. Und ich höre mir das dann an und guck, ob ich das einbauen kann. Auf jeden Fall kann das auch in die Community-Beiträge mit rein. Das ist doch immer eine schöne Sache. Ich finde es so viel besser mit so einem Community-Beitrag mit Sprache, als dass ich die Mails dann vorlese oder so. Oder die Beiträge, die Kommentare. Das ist doch besser. Gut, dann komme ich jetzt noch zur App der Woche. Plane Flight wurde es. Und was ist das? Ja, eine App. Da kann man kontrollieren, was denn am Himmel so los ist, Flugzeuge identifizieren, die man auch sieht, und man kann sich auch alarmieren lassen, wenn es an einem Flugzeug irgendwelche Probleme gibt. Und das hat mich echt verwundert. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Notrufe beziehungsweise wie viele Flugzeuge als Notfall eingestuft werden so. Also fast jeden Tag habe ich hier einen Alarm, wo ein Flugzeug eben markiert wird als Notfall und dann eventuell auch umgeleitet wird und so weiter. Und ihr könnt das alles sehen. Ihr könnt auch sehen, wenn zum Beispiel viel Flugverkehr ist an einem Flughafen, wie dann die Flugzeuge in die Warteschleife gemacht werden und wie viel Informationen es da gibt dazu. Das ist unglaublich. Man kann nahezu in Echtzeit verfolgen. Also was heißt nahezu in Echtzeit? Ich würde sagen in Echtzeit, ja, sind nur wenige Sekunden Verzögerung dazwischen. Zum Beispiel in welcher Höhe das Flugzeug fliegt, in welcher Geschwindigkeit, ja, die Flugroute kann zurückverfolgt werden auch, ja. Vom Start bis zur Landung ist komplett die zivile sind die zivilen Fluggesellschaften hier zu sehen, und das ist richtig faszinierend. Also dafür ist das Programm auch hauptsächlich gedacht. Wenn ihr also zum Beispiel einen Flug im Auge behalten wollt, weil zum Beispiel Bekannte oder sowas auf dem Flug sind, dann könnt ihr das machen und könnt dann auch beruhigt hier sehen, wie hier die Großteil oder der absolut größte Teil der Flugzeuge hier unbehelligt fliegen. Und das wird einem auch bewusst, wenn man so sieht. Man kann weltweit die Flugaktivitäten sehen. Und da könnt ihr, das ist Wahnsinn, wie viele Flugzeuge hier pro Tag rum fliegen, ja, und da wird einmal bewusst, wie was für eine Routine da schon drin ist, ja, und die Zeiten, in denen so am Tag zwei, drei Flugzeuge starten, die sind schon längst vorbei, ja. Da starten zwei, drei Flugzeuge, ja, vielleicht pro Minute oder so, ja, und das ist nicht übertrieben, es herrscht hier richtiger extremer Flugverkehr am Himmel. Und zum Identifizieren, wie gesagt, ist es auch schön, wenn ihr mal rausguckt aus dem Fenster und seht hier, oh ja, hier das Flugzeug, ja, ich meine, die Entfernung ist ein bisschen schlecht einzuschätzen, aber anhand der Richtung kann man das schon gut sehen. Und dann guckt ihr hier, hält das Telefon dann in die entsprechende Richtung. Bei einigen Modellen ist sogar eine Augmented Reality Darstellung möglich, wo ihr das dann also quasi auf das Flugzeug halten könnt und ihr, das wird hier identifiziert, direkt auf dem Bildschirm. Ja. Faszinierend. Und da, ja, also ich war richtig hin und weg. Deswegen finde ich Blade Finder eigentlich ganz gut, und hat die App der Woche verdient. Faszinierende Sache. Wenn es einem interessiert, natürlich. Ja. Ganz klar. Übrigens, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist noch gerade im Angebot für sage und schreibe 10 Cent. Ja, also wenn ihr es haben wollt, die Vollversion, 10 Cent und dann gehört's euch. Gut, dann sind wir am Ende für heute vom Uncast. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja, Uncast oben in der Suche bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. Ja? Thenetcast.com mit S hinten. Sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und vielleicht bis nächste Woche. Tschüss.